Nayanette spielt heute das letzte Mal mit unserem Orchester. Sie studiert mittlerweile Musik und sie war jahrelang bei uns gewesen, und wir verlieren mit ihr unsere Solo-Cellistin und eine gute Stimmführerin. Ich tue ihr da etwas unten eine Staffel herlegen. Das ist die richtige Position.